gab eine Zeit, in der sich ein Gericht um uns gedacht, das hat gesagt, dass wir beide einander nicht ansprechen könnten. Und unsere Neider, sie spannen um uns herum ein großes Zelt aus Lügen und Intrigen, aus Schmerzen und Verzweiflung. Es soll doch alles, was wir sprechen, gar nicht der Wahrheit entspringen. Diese Gerüchte, die sich um uns ringen, in denen wir uns einst verfingen, sie brachten uns zuerst einander näher und brachen unser Band dann durch. Unsere Verbindung ist gebrochen. Alles, was wir je gesprochen, ist nichts mehr wert. Ich bin nichts mehr wert, bin nichts mehr wert. Und in meinen Träumen, da stehen wir hier an diesem Fenster. Wir halten unsere Hände, wir legen unsere Köpfe aneinander und wir beide wissen, wir sind füreinander immer da. Immer da. Auch nicht mehr mit mir an diesem Ort, der uns in meinen, unseren Träumen als Verband ein schwarzer Faden trennt. Nun mich und unser Land voneinander wissen wir nichts mehr. Wo ist der Reich? Wieso sprechen wir nicht mehr miteinander? Wieso macht dieses Leben keinen Sinn? Ohne dich ist es leer, oh, du fehlst mir doch sehr. Hier stehen wir am Horizont und wir sehen Mond. Ich und du halten unsere Hand und gemeinsam brechen wir durch jede Wand. Wir waren gefangen in einem Netz aus Lügen, sie hielten uns voneinander. Wir konnten uns nicht gegen sie wehren, alles prallte an ihnen ab. Dort, wo einst Gefühl war, ist jetzt tot. Dort, wo einst nichts war, bin jetzt ich. Dort streckt mir dieser Biber seine Pfote zu mir auf. Und ich greife seine Pfote und er zieht mich in sein Haus. Hier stehen wir am Rand der Erde, unter uns grast eine Herde, einer Gattung, die niemand kennt. Und ich sehe, wie plötzlich ein Tier rennt. Und dann brennt der Erdenball und dann zieht dort ein Strahl über die Welt. Und zerfällt, wir zerfallen und wir fallen hinein.